Das Glück und die Weisheit von Friedrich von Schiller. Entzweit mit einem Favoriten flog einst Fortun der Weisheit zu. Ich will dir meine Schätze bieten, sei meine Freundin du. Mit meinen reichsten, schönsten Gaben beschenkt ich ihn so mütterlich und sie, er will noch immer haben und nennt noch geizig mich. Komm, Schwester, lass uns Freundschaft schließen, du marterst dich an deinem Flug. In deinen Schoß will ich sie gießen, hier ist für dich und mich genug. Sophia lächelt diesen Worten und wischt den Schweiß vom Angesicht. Dort eilt dein Freund, sich zu ermorden. Versöhnet euch, ich brauch dich nicht.